Telekom-Fernsprecher Friedrichstraße 34 an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört außer einer Kabine gar nichts. Sehr merkwürdig. Es sieht so aus, als würde die Telekom-Kabine bald entfernt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.